Schnaps im Schuh. Na dann, los, warte, es geht gleich los. Intoleranz, das ist schwer im Kommen heutzutage. Jetzt, Prost, mach, ich fang an, ich fang an. Ich mein, jetzt bist du dran. Auf, seitdem ich weiß, dass der Bürgermeister schwul ist, achte ich bei jedem Fernsehinterview auf weiche Flecken an seinem Mundwinkel. Ja, ist nun mal kein Mann wie ich und du. Ja, ja, ich weiß, ich bin nicht tolerant. Ich bin ein rechter Spießer, ein Demagoge und ein Öl ins Feuer gießer. Wollte dich nicht korrekt, bin ich ein dumpfer Stiefelträger. Denn ich sag nicht ab und Deutscher, nein, ich sage Neger. Die Kokosnussflaschen kommt von der Neger war's. Ich hab sie in der Tagesschau mal wieder groß berichtet. Skinhead sind jetzt beschlagnahmt und dann vernichtet. Und dass niemand so ein Fachwerk behören will. Verzeiht dem Stegbein, brenne ich möchte. Ich weiß, ich bin nicht tolerant. Ich bin ein Schlafspießer. Ein Demagoge und ein Öl ins Feuer gießer. Friede nicht korrekt, ich bin braun. Ziegenkäse oder Ziegenkäse. Ziegenleine im Arschloch. Ziegenkäse ist geil. Zickzack, scheiß die Lande. Ziegenkäse. Sarah Ziegenkäse. Warte, der nächste. Es kommt neuer. Und im Spiegel habe ich noch den Artikel gelesen. Abgeordnete bestechen ist die Kriminelle gewesen. Mann, das hätte man uns doch viel früher sagen müssen. Dann hätten wir ein paar geschmiert und bei der letzten Mal beschissen. Ich weiß, ich bin nicht dran. Ein Aufrührer und ein Höhlensfeuerdieser. Politisch nicht korrekt, setz ich die Leute an den Brand. Denn ich sag nicht Wirtschaftsflüchtling. Ich sag Scheiße. Schlauch. Scheiße, ich hier von mir.